SWR 2 Wissen. Welt am Draht. Thema heute: die Karriere der E-Mail. Im Studio begrüßt sie Michael Stein. So oder so ähnlich hört sich das an, wenn hierzulande die Post kommt. Viele Millionen Mal geschieht das jeden Tag, aber der von vielen auch liebevoll Schneckenpost genannte Dienst, der hat seit einigen Jahren ernsthafte digitale Konkurrenz bekommen. Und um diese elektronische Variante des Briefs, die Electronic Mail oder kurz E-Mail, soll es heute bei uns gehen. Wie funktioniert der E-Mail-Dienst und wer transportiert diese vielen Milliarden E-Mails überhaupt? Ist das E-Mail-System angesichts der stetig steigenden Anzahl von Müllwerbemails und durch Viren verseuchten Mails überhaupt noch zu gebrauchen? Fragen wie diesen wollen wir in den nächsten 30 Minuten nachgehen und wir werfen auch einen Blick in den Iran. Wie wird der elektronische Brief dort genutzt? Sie haben Post. Viele Millionen Mal am Tag ist dieses oder ein anderes Signal an einem der Computer in der ganzen Welt zu hören. 30 Milliarden E-Mails, so schätzen Experten, werden heute weltweit an einem einzigen Tag verschickt, davon etwa 19 Milliarden mit geschäftlichem Inhalt. Jedes Jahr werden es 20-30% mehr. Die E-Mail ist damit die am meisten genutzte Anwendung im Internet. Der Umgang mit der E-Mail ist einfach. Zusätzliche Dokumente wie Briefe, Fotos, Musik und sogar Videofilme lassen sich mitschicken. Professor Norbert Puhlmann ist Informatiker an der Fachhochschule Gelsenkirchen und er beschreibt den Weg einer E-Mail vom Computer des Verfassers aus. Wenn wir eine E-Mail verschicken oder bearbeiten wollen, haben wir als Benutzer, arbeiten wir mit sogenannten User-Agenten. Und diese User-Agenten sind dann ein Outlook-Client oder ein Netscape-Messenger oder sonstige Software, die uns helfen, quasi E-Mails zu schreiben und sie dann entsprechend zu versenden. Wenn wir das gemacht haben, dann nimmt dieser User-Agent Kontakt auf zu einer Message-Transfer-Agent. Und der Message-Transfer-Agent ist halt für die Zustellung dieser E-Mail verantwortlich. Der nimmt die E-Mail entgegen und sendet dann diese E-Mail an eine andere Message-Transfer-Agent, bis er irgendwann am Ende am Ziel ankommt. Agent oder Agent. So nennen die Experten einen Computer und das auf ihm laufende Programm. Agent deshalb, weil das Programm seine Aufgaben mehr oder weniger automatisch und ohne Zutun des Menschen ausführt. Der elektronische Brief wird also vom Computer seines Verfassers aus zunächst einmal an einen anderen Zentralcomputer im Internet geschickt. Es gibt davon allerdings nicht nur einen, sondern viele, viele tausend. Mail-Server nennen die Techniker diesen Rechnertyp. Er sammelt die E-Mails seiner bei ihm angemeldeten Benutzer in den Ausgangspostfächern und schickt sie in regelmäßigen Abständen auf ihren Weg. Wie bei einem herkömmlichen Brief auch, gibt es bei einer E-Mail eine Adresse. Getrennt durch das @-Zeichen, den Klammeraffen, steht auf der linken Seite der Adresse der Name des Nutzers und auf der rechten Seite der Name des Computers, bei dem der Empfänger ein elektronisches Postfach besitzt. Die Entschlüsselung einer solchen Adresse und das Auffinden des dazugehörenden Computers geschieht vollautomatisch. Die Computer im Internet helfen sich gewissermaßen untereinander beim Herausfinden der Adressinformationen. Und sogar den Weg, den eine E-Mail dann von Computer zu Computer im Netz geht, den findet sie gewissermaßen selbst. Routing nennen das die Techniker. So viel im Groben zur grundsätzlichen Technik. Tatsächlich ist alles ein wenig komplizierter. Ein gut funktionierendes, die Welt umspannendes Netz aus E-Mail-Computern ist in den letzten 20 Jahren entstanden. Und es dauert nur wenige Sekunden, um eine E-Mail einmal rund um den Erdball zu schicken. Kein Medium ist so schnell, flexibel, vielseitig und zugleich so wenig störend wie die E-Mail. Die Geburtsstunde des E-Mail-Systems in Deutschland schlug Anfang der 80er Jahre, als sich ein Expertenteam in den USA anschaute, wie das militärisch genutzte, geschlossene Computernetz ARPANET funktionierte. Mit Unterstützung des Bundesforschungsministeriums sollte dann auch bei uns ein vergleichbares Netz entstehen. Wissenschaftliche Einrichtungen und Hochschulen sollten auf diese Weise miteinander kommunizieren. Von Anfang an setzte man in Deutschland auf die Idee des offenen Netzes, an das sich weitere Institutionen und Länder anschließen sollten. Maßgeblich daran beteiligt war Professor Werner Zorn, der damals in Karlsruhe arbeitete. Es gab auch schon längst vorher Mails, die sind auch weltweit verschickt worden. Das geht noch weit zurück in die Unix-Netze. Das Besondere dieser ersten E-Mail war, und das kann man im Nachhinein jetzt auch so sagen, und es hat auch die Entwicklung gezeigt, war im Prinzip der erste offene Dienst in diesem Bereich, der in Deutschland aufgebaut wurde. Der 2. August 1984 gilt als Starttermin des E-Mail-Systems in Deutschland. Die erste E-Mail-Nachricht, so wie wir sie heute auch kennen, flitzte über den großen Teich nach Karlsruhe. Und in der Mail stand eben drin, es ist schön, dass wir Sie an Bord haben und freuen uns und hello und welcome. Und dann haben sie uns eben noch unsere Netzadressen nochmal förmlich mitgeteilt. Ich hatte also die schöne Netzadresse Zorn@Germany. Das heute international geltende Format für E-Mail-Adressen gab es damals also noch nicht. Dass der E-Mail-Verkehr einmal solche Ausmaße annehmen würde, wie wir es heute erleben, das konnten sich die Väter des Internet noch nicht ausmalen. Und auch die Probleme, wie virenverseuchte E-Mails oder vor Werbemüll überquellende Postfächer, waren nur schwer vorstellbar. Wir haben damals für eine E-Mail unseren Nutzern, die nach USA ging, 3,50 Mark je Kilobyte abgenommen. Das ist nicht wegen der Höhe so entscheidend, sondern aufgrund der Tatsache, dass der Absender die Kosten getragen hat dafür. Dieses fällt heutzutage quasi weg, weil sich die Spammer eben irgendwelche Multiplikationsknoten suchen, was damals eben auch noch nicht, überhaupt nicht funktioniert hat, in dieser Form offen war, das war die ganze Mail-Adressierung. Also es war gar nicht einfach, von jemand seine Adresse so einfach rauszukriegen und zu erraten. Das ist heute völlig anders. Die Versender von Werbe-E-Mail-Müll nutzen die Offenheit des Netzes für ihre Zwecke aus und gefährden auf diese Weise das gesamte System. Holger Bruns über den drohenden Kollaps des E-Mail-Netzes. Kaufen Sie Viagra Online. Sie haben gewonnen. Mail-Zustellung fehlgeschlagen. Virenalarm. Kaum ist der neue Account eingerichtet, schon sieht man vor lauter Werbung und Warnhinweisen im E-Mail-Postfach gar nicht mehr die eigentliche, die gewünschte Post. Eine Angelegenheit, die in Internetkreisen als Spam bekannt ist. Spam frisst das Postfach auf. Das ist kein Witz. Kein Zweig im Internet entwickelt sich derart blühend wie die unerwünschte Werbung per E-Mail. Das sagt Jens Nordlohne, Sprecher des Online-Dienst des AOL Deutschland. Wir gehen sogar davon aus, dass sich alle 6 Monate das Spam-Aufkommen verdoppelt. Das ist eine Menge, allein AOL fischt tagtäglich 2,4 Milliarden Spam-Mails schon aus dem Netz. Ja, manchmal ähnelt es ein wenig dem Hase- und Igel-Spiel, aber wir versuchen immer einen Schritt weiter zu kommen und eine Allianz, so wie wir sie ja jetzt geschlossen haben, eine Anti-Spam-Allianz, kann dazu der erste Schritt sein. Die Anti-Spam Technical Alliance ist ein Bündnis von Internetanbietern und großen IT-Unternehmen. Unter anderem sind Microsoft, AOL und der amerikanische Provider Earthlink mit von der Partie. In dieser Allianz geht es um die Entwicklung gemeinsamer technischer Plattformen, um der Plage mit den unerwünschten E-Mails Herr zu werden. Wir sind sehr erfolgreich dabei, indem wir hostseitig Spam filtern, der eindeutig als Spam zu erkennen ist. Der zweite Schritt ist der, dass wir einen Spam-Folder anbieten für die Mitglieder, in dem sie nochmal nachschauen können. Da leiten wir sämtliche Mails um, von der wir glauben, es könnte Spam sein. Das dritte ist natürlich, die Internetnutzer darüber aufzuklären, wie wird eigentlich Spam generiert, wie kommen die Spammer an die Adressen. Und das vierte, und damit haben wir sehr großen Erfolg, ist das juristische Vorgehen gegen Spammer. Traurigerweise sind die juristischen Möglichkeiten gegen Spammer sehr begrenzt. Spam gilt zwar als unlauterer Wettbewerb, den die Wettbewerbszentrale abmahnen kann. Der genervte Endkunde jedoch kann nur über einen Rechtsanwalt zivilrechtlich gegen Spammer vorgehen und verlangen, dass der Spam-Versand eingestellt wird. Unternehmen wie AOL haben mit ihrer Rechtsabteilung und ihren finanziellen Ressourcen deutlich bessere Möglichkeiten. Derzeit ist es so, dass wir über ein Dutzend Spam-Versender allein aus Deutschland mit einer einstweiligen Verfügung belegt haben und gegen Zahlung eines Ordnungsgeldes dazu verdonnert haben, aufzuhören, Spams zu verschicken. Immerhin gelang es in diesen Fällen, die Spammer überhaupt ausfindig zu machen. machen. Das ist schon nicht leicht, weil sich die Werbemüllversender meist hinter falschen Absendern verstecken und sich mit Adressfälschungen der juristischen Verfolgbarkeit entziehen. Wir versuchen, das zurückzuverfolgen. Und da war es zum Beispiel in Deutschland so, vielleicht eine nette Schmonzette, dass wir einen Spammer abgemahnt hatten, der uns gegenüber auch eine Verpflichtungserklärung abgegeben hatte, kein Spam mehr zu verschicken. Und 2 Wochen später landete ausgerechnet bei unserem Hausjuristen wieder vom selben Absender eine Spam-Mail im Briefkasten, sodass wir den natürlich dann dingfest machen konnten und auch juristisch verfolgen konnten. Immerhin droht diesem Spammer nun ein Ordnungsgeld in 6-stelliger Höhe, das AOL notfalls per Gerichtsvollzieher eintreiben will. Klappt das nicht, muss der Spammer seinen Offenbarungseid unterschreiben. Harsche Maßnahmen, die aber nur ertappte Spammer treffen. Ich glaube auch nicht, dass man das Spam-Problem zu 100% lösen können wird. Aber je schwieriger wir das machen, desto uneffektiver wird es für den Spammer. Und mit allen Maßnahmen, die ich eben schon beschrieben habe, nicht zu vergessen die juristische, hoffen wir natürlich, dass wir da eine Sensibilisierung schaffen und dass Spammer irgendwann sagen, es lohnt sich für mich nicht mehr, ich mache mir diesen Stress nicht mehr. Solche Beispiele gibt es ja gerade auch in den USA, wo ehemalige Spammer sogar heute den Justizbehörden behilflich sind und mit ihrem technischen Know-how und auch mit ihrem Know-how über die Szene aushelfen, wenn es um die Justizverfolgung geht. Natürlich geht es auch um Straftaten, nicht nur um die stumpfe Werbung für irgendwelche Unsäglichkeiten. Eine Straftat wäre zum Beispiel der rechtswidrige Eingriff in Computeranlagen mit Viren, die heimlich den fremden Datenzugriff ermöglichen. Es gibt auch Betrugsdelikte mit angeblichen Internetbanken wie der Ivory Bank. Wer dort sein Geld anlegt, sieht es nie wieder. Es gibt Bettelbriefe aus Nigeria, in denen hohe Summen versprochen werden, wenn man mit einigen Tausendern hilft, ein kleines Problem zu lösen, das dem großen Reibach im Wege steht. Und es gibt immer wieder den Versuch, persönliche Kundendaten zu erschleichen. Gerade dieses Phänomen, das wir Phishing nennen, mit dem Accounts gehackt werden und dann einzig und allein für das Versenden von Massenmails genutzt wird, das ist ein zunehmendes Problem und wir können auch nur davor warnen, immer wieder. Nicht das persönliche Kennwort oder Passwort eines Accounts preiszugeben. Kein seriöser Internet-Service-Provider fragt online danach. Es könnte durchaus zum Qualitätskriterium für Internetdienstleister werden, wie sie mit Spam umgehen. Am schlechtesten ist immer die Lösung, die den Kunden zum Herunterladen aller E-Mails zwingt, obwohl die unerwünschten Mails bereits auf dem Mail-Server gelöscht werden können. Besser ist es auf alle Fälle, wenn der Provider seinen Kunden die Spam-Filterung abnimmt. Damit lässt sich das Spam-Problem allerdings auch nicht lösen. Spam kann nur aus der Welt geschaffen werden, wenn er gar nicht erst vom Spammer eingespeist wird. Das ist ein soziales Problem, dessen Folgen immer noch mit technischen Mitteln kuriert werden. Der AOL-Sprecher Jens Nordlohne wagt ein selbstkritisches Resümee. Wir müssen technisch besser werden, wir müssen die Filter besser in den Griff bekommen, wir müssen die Internetnutzer noch besser darüber informieren, wie sie sich schützen können. Auf politischer und auf juristischer Ebene muss vorgegangen werden. Nochmal, wir werden das Problem, glaube ich, nicht lösen, aber wir können es vielleicht ein wenig eindämmen. Ein weiteres Problem stellt zunehmend auch das Thema Sicherheit dar. Auf ihrem Weg, da flitzt die elektronische Post in Sekundenbruchteilen durch eine Vielzahl von fremden Computern. Weder Absender noch Empfänger wissen etwas davon. So manchen E-Mail-Schreiber beschleicht dabei ein ungutes Gefühl. Nicht ganz zu Unrecht. Rein technisch betrachtet ist die E-Mail, wenn ich sie nicht verschlüssel, im Klartext. Also ist quasi, wenn ich als eine Postkarte entsprechend übertrage. Wir haben ja eben auch schon mal diskutiert, dass die E-Mail Pfade nimmt, die ich nicht wirklich beeinflussen kann. Und wenn diese Pfade halt über Unternehmen oder über Organisationen gehen, die halt ein Interesse daran haben, in andere E-Mails reinzugucken, können sie das tun. Das ist zwar nicht erlaubt, aber es ist technisch einfach realisierbar, weil das Kopieren von E-Mails, die gerade übertragen werden, ja ein Kopieren von Bits und Bytes sind und man beschädigt ja nichts und derjenige, der die E-Mail bekommt, merkt überhaupt nicht, dass eine Kopie entstanden ist. So wie bei Agenten schon lange üblich, und da meine ich jetzt tatsächlich solche wie James Bond, auf jeden Fall aber welche aus Fleisch und Blut, kann da nur eine Verschlüsselung der Daten helfen. Wird eine E-Mail nicht mehr im Klartext, sondern kodiert übertragen, kann ein unberechtigt Mitlesender damit nichts anfangen. Erst beim Empfänger wird die Nachricht entschlüsselt und wird wieder lesbar. Es gibt aber noch ein weiteres Problem, an dem die Fachleute weltweit derzeit arbeiten. So wie wir heute E-Mails verschicken, sind die elektronischen Briefe nicht nur unzureichend vor Missbrauch geschützt. Es lässt sich auch nicht zweifelsfrei sagen, ob eine E-Mail, tatsächlich von dem Absender stammt, der in der E-Mail genannt wird. Helfen soll dabei die elektronische Unterschrift, die digitale Signatur. Professor Norbert Pohlmann von der Fachhochschule Gelsenkirchen. Digitale Signatur bedeutet, dass ich eine Smartcard bekomme, wenn ich das nach dem Gesetz mache und diese Smartcard personenorientiert ist, sowas wie ein Ausweis, und dass ich mit dieser Smartcard eine E-Mail oder ein Dokument digital unterschreiben kann, und das ist quasi das Äquivalent einer handgeschriebenen Unterschrift. Das heißt, eine digitale Unterschrift ist wie eine handgeschriebene Unterschrift und der Empfänger ist in der Lage, diese digitale Signatur, also das Äquivalent der handgeschriebenen Unterschrift, zu verifizieren und weiß dann genau, die E-Mail kommt von Pohlmann und hat auch eine gewisse Verbindlichkeit, die dann halt auch juristisch verwendet werden kann. Eine Smartcard ist übrigens eine Plastikkarte mit integriertem Chip, die in ein Lesegerät gesteckt wird, das an den Computer angeschlossen wird. Die dort digital gespeicherte Unterschrift wird dann im Computer zusammen mit der E-Mail zu einer untrennbaren Einheit zusammengeführt. So ist sichergestellt, dass der Absender der E-Mail auch tatsächlich der echte ist. Die Verbindlichkeit der elektronischen Kommunikation, eine der großen Herausforderungen an die Techniker in den nächsten Monaten und Jahren. Und das betrifft vor allem den E-Mail-Transfer über größere Entfernungen. Ganz andere Probleme haben mittlerweile aber viele größere Firmen mit Mails, die innerhalb des eigenen Rechnerverbundes verschickt werden. Das ist gewissermaßen eine ganz eigene Art von Spam-Mails. Wer nicht in einer großen Firma arbeitet, der kann sich das kaum vorstellen, aber es scheint wirklich ein großes Problem zu sein. Ein ganzes Team von Wissenschaftlern arbeitet am Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik in Dortmund rund um dieses Thema. Dr. Thomas Kampusmann. Mit den 180 Mitarbeitern, die wir hier am Institut haben, da bietet die E-Mail natürlich die Möglichkeit, alle mal ebenso schnell über irgendwas zu informieren. Das ist erstmal unheimlich verführerisch, weil es kostet mich als Absender, sagen wir mal, herzlich wenig. Ich habe eine Liste, wo ich sagen kann, an alle@isst-fraunhofer.de. Und ich kann mit 2-3 Mausklicks dann noch beliebige Attachments, PowerPoint-Folien, 100-seitige Papers oder was auch immer dazu packen. Und mit einem dritten Mausklick habe ich die Mail dann an alle Kolleginnen und Kollegen versendet. Noch vor ein paar Jahren hätte der Versand eines derartig umfangreichen Rundschreibens wohl erheblichen Aufwand bedeutet und hätte deshalb vermutlich gar nicht stattgefunden. Heute flitzen derartige Mails aber in großer Zahl durch die internen Netze. Und es leuchtet ein, dass nicht jede dieser Mails für alle der 180 Mitarbeiter gleichermaßen interessant ist. Die werden trotzdem aus ihrem Arbeitsablauf rausgerissen. Die müssen trotzdem mal reingucken, weil es könnte ja doch was Wichtiges sein, was von mir kommt. Die lesen trotzdem rein, bewerten für sich und sind letztendlich dann aus ihrem Arbeitsablauf erstmal auch raus. Es gibt arbeitswissenschaftliche Untersuchungen, die sagen dann größenordnungsmäßig 3-4 Minuten braucht man dann auch wieder, um in so einen Arbeitsrhythmus reinzukommen. Das ist erstmal scheinbar relativ wenig. Bei so einem Mailaufkommen von 50, 80, 100 am Tag, was hier gar nicht so unüblich ist, multipliziert sich das natürlich enorm. Und da ist die Belastung durch E-Mail einfach von der Arbeitszeit her, von der Fragmentierung der Arbeitszeit, auch von der Fragmentierung der Konzentration auf das, was eigentlich gemacht werden muss, ist doch eine enorme Belastung, die allein durch die interne Mail zustande kommt. Die E-Mail bringt also nicht nur Vorteile im geschäftlichen, im beruflichen Alltag, sie führt auch zu zusätzlichen Belastungen. Und so ist auch ein neuer Umgang mit den Neuen nötig. Das, was wir in den Projekten öffentliche Verwaltung, wo wir viele Projekte, ist teilweise auch die Strategie, die empfohlen wird, überhaupt in die E-Mail reinzugucken. Also dieses You have new mail Fähnchen kann man ja abstellen, machen viele nicht, weil sie es entweder nicht wissen oder weil sie dann doch zu neugierig sind. Aber ich persönlich habe beispielsweise die Erfahrung gemacht, dass wenn ich 2 bis 4 Mal, muss ich schon zugestehen, am Tag in die E-Mail gucke, es durchaus genügt und ich substanziell für mich Arbeitszeit damit gewinne. Nicht immer stoßen derartige Strategien aber beim Gegenüber auf Verständnis. Die E-Mail gilt als schnelles, direktes und flexibles Medium. Wer eine E-Mail verschickt, verknüpft damit ganz bestimmte Erwartungen. Die Erwartungen der Absender an die Reaktionszeiten für E-Mail sind enorm. Wenn Sie vergleichen mit traditionellen Medien, dann haben Sie roundabout, über einen dicken Daumen, die Erwartung von Reaktionszeiten, die in der Größenordnung auch der Laufzeit liegen. Wenn Sie einen Geschäftsbrief schreiben, wissen Sie, sagen wir mal, 1 bis 2 Tage läuft der. dann läuft er nochmal 1 bis 2 Tage zurück und so innerhalb von einer Woche hätte man gern eine Antwort. Beim Telegramm ist es etwas schneller und das hat sich wahrscheinlich sehr unbewusst auch auf die E-Mail übertragen. Man weiß, eine E-Mail hat eine Laufzeit von, ne, halbe Sekunde, eine Sekunde, vielleicht mal 10 Sekunden und die Absender scheinen oft die Vorstellung zu haben, dass ihr Gegenüber nur auf ihre Mail wartet, um sie dann sofort, aber auch bitte sofort zu beantworten, damit man in 5 Sekunden oder in 10 Sekunden die Antwort wieder hat. Aber auch die Kultur der Kommunikation steht auf dem Spiel, so beklagen viele. Noch einmal Dr. Thomas Campusmann vom Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik, der auch festgestellt hat, dass die Adressaten, die Empfänger, die darauf antworten wollen, sich teilweise auf dieses Spielchen einlassen und auf Kosten letztendlich der Qualität, auch der inhaltlichen Qualität, aber auch sehr stark der formalen Qualität, diese Antwortzeiten versuchen einzuhalten. Während man bei uns also schon über zu viele Mails und die damit verbundene Belastung stöhnt, gibt es Länder, die in puncto Internet und elektronische Post noch Nachholbedarf haben. Über die Nutzung von E-Mail im Iran berichtet Martin Ebbing. Mohammed kann sich noch sehr gut erinnern, wann er zum ersten Mal dem neuen Zeitalter begegnete. Als ich im ersten Jahr in der Highschool war, hörte ich zum ersten Mal vom Internet und einer meiner Klassenkameraden, der sehr reiche Eltern hatte, wählte sich bei einem Provider in der Türkei ein und surfte 3 Stunden lang im Internet. Wir alle haben gestaunt und gefragt, oh, was ist dieses Internet? Das war 1995. E-Mail und Internet waren Phänomene, von denen man gelegentlich in Zeitungen las. Aber im Iran waren damals noch die Konservativen an der Macht und das Land war nicht nur politisch weitgehend isoliert. So dauerte es für Mohammed noch 3 Jahre, bis er selbst die neue Technologie ausprobieren konnte. It was, about 1998. Es war 1998, als ich im ersten Semester an meinem College studierte. Im Computerraum meiner Fakultät entdeckte ich etwas Merkwürdiges. Ich bat meinen Freund, der den E-Mail-Account für die Fakultät besaß, mir zu erklären, wie es funktioniert. Und ich habe dann meine erste E-Mail verschickt an meinen Bruder in Kanada. Die E-Mail-Adresse seines ausgewanderten Bruders war auch die einzige private E-Mail-Adresse, die Mohammed kannte. Und selbst an der Universität waren die technischen Möglichkeiten noch sehr eingeschränkt. Der Computer selbst hatte keine Verbindung zum Internet, sondern er besaß nur die Software, um E-Mails zu verschicken. Die Mail wurde nicht sofort gesendet, sondern die Nachrichten wurden gesammelt und dann einmal am Tag eine Verbindung zum Internet hergestellt. Die Verbindung, die dazu notwendig war, wurde von der Firma Data Processing Iran geschaffen, die nach der Revolution in das ehemalige Gebäude von IBM im Zentrum von Teheran eingezogen war. Ali Reza Barer Zadeh ist einer der Manager von DPI. Wir begannen mit E-Mail vor 7 Jahren. Wir gehören zum Planungsbüro der Regierung. Von dort kam die Anweisung, einen E-Mail-Service zu starten. Als der Iran Zugang zum Internet bekam, haben wir für die staatlichen Unternehmen einen Mail-Server eingerichtet. Im Iran ist der größte Teil der Wirtschaft staatlich oder in der Hand religiöser Stiftungen. Die Regierung erkannte, dass ein moderner Zugang zur Welt notwendig ist, wenn man Geschäfte mit der Außenwelt tätigen will. So bekamen zuerst die Schifffahrts-, Öl- und Gasgesellschaften einen Zugang, aber mit der Zeit sickerte die neue Technologie in immer größere Bereiche der Gesellschaft und bald boten unabhängige Firmen auch Privatleuten einen Zugang an. Heute existieren im Iran, so schätzt Barer Zadeh, rund 10 Millionen E-Mail-Adressen. Damit wäre jeder 7. Iraner versorgt. Für das Land, in dem vor nicht allzu langer Zeit die Einfuhr ausländischer Zeitschriften, Filme und Musikkassetten noch strikt verboten war, bedeutet dies einen gewaltigen Wandel. Ein neues Klima, so Mohammed, entstand im Iran. Zu der Zeit wurde der Reformer Khatami Präsident und der politische Aufbruch und die Öffnung zur Welt haben gemeinsam zur Veränderung des Zivilisationsvermögens möglich. Die persische Sprache wird in einem dem arabischen ähnlichen Skript geschrieben, eine neue Sprache. Wir nennen es Finglish. Die persische Sprache wird mit lateinischen Buchstaben geschrieben. Neuere Software hat dieses Problem zwar gelöst, aber Finglish ist im Iran heute so selbstverständlich wie E-Mail und das Internet. Es fehlen zwar die Highspeed-Verbindungen, aber man kann an jedem Kiosk die Karten mit Username und Password kaufen, die jedermann den Zugang zum Internet eröffnen. Die Konservativen im Land sind allerdings nicht so ganz glücklich mit der Entwicklung. Auch sie befürworten den technischen Fortschritt, fürchten aber gleichzeitig die oppositionellen und liberalen Ideen, die nun zu lesen sind. Unliebsame Internetseiten werden deshalb blockiert und das gesamte Internet wird gefiltert. Im September wurden 23 Journalisten und Autoren, die im Internet veröffentlichen, verhaftet und ohne Anklage für mehrere Wochen in geheimen Gefängnissen festgehalten. Aber dies ist wohl ein vergeblicher Versuch, den Geist wieder in die Flasche zurückzustecken. Die Sozialwissenschaftlerin Masarat Amir Ebrahimi hat in einer Studie die Wirkung des Internets auf die iranische Gesellschaft untersucht. Nach meiner Meinung besitzt die neue Technologie vielleicht keine kurzfristige, aber mit Sicherheit eine langfristige Wirkung auf die iranische Gesellschaft. Die meisten jungen Leute schreiben im Internet jeden Tag frei und unbefangen über ihre privaten Angelegenheiten. Irgendwann wird der Tag kommen, wenn sie sich diese Freiheit auch in ihrem realen Leben nicht mehr nehmen lassen. Welt am Draht. Die Karriere der E-Mail. Sie hörten eine neue Ausgabe von Welt am Draht hier bei SWR 2.